Was droht Ihnen denn in Kürze? Gibt es da irgendeine Gefahr? Mir drohen, dass dieser Richter jetzt, ne, das, er muss es zurückgeben an den Betreuungsrichter, dass die dann beschließen, ein Gutachten zu erstellen in der Psychiatrie. Durch Unterbringung. Das hat die Stadt vor einem Jahr beantragt. Am Welche Begründung? Das zweite Schreiben habe ich. Hat die Stadt beantragt, ein Gutachten zu erstatten durch Unterbringung, weil Verdacht ist auf Querulantenwahn. Ja, ist ja Quatsch. Was ist, wie hat das alles angefangen? Das fing eigentlich an mit meinem großen Haus hier. Das wurde falsche Bauabgeschlossenheitsbescheinigung, führte zu einer Falschbeurkundung im Amt. Der Notar hat seinen Beruf schon aufgegeben, wurde ermittelt gegen ihn, führte zu einem unzulässigen Versteigerungsverfahren, 6 Jahre Versteigerungsverfahren, und ich bin jetzt im 4. Betreuungsverfahren drin, 5 Jahre Psychiatrisierung, ausgelöst wieder von der Kommune, von dem Oberbürgermeister. Ich hatte Schadenersatzansprüche geltend gemacht und habe die dann an die CB-Bank gegeben und einen klitzekleinen Betrag, ne, abgetreten. Und dann hat die Hausdörfer, die Rechtspflegerin, die das Versteigerungsverfahren betrieben hat, daraufhin ein Betreuungsverfahren eingeleitet, ob ich überhaupt rechtswirksame Eingaben machen kann. Verdacht, ich bin nicht geschäftsfähig. Der Richter hat eröffnet, eingestellt, und es geht jetzt, ich bin jetzt im 4. Jahr drin. Ist wieder mein Einzug, ist wieder das Einzugsgebiet vom Mollertfall hier, also Coburg-Nürnberger Raum, ne? Haben Sie einen Rechtsanwalt in der Sache? Ja, habe ich aus Berlin, der war auch da, der Rechtsanwalt. Und habe ich aber, der hat wirklich gute Beschwerde eingelegt, sodass es zum Landgericht kam. Und dann vor ein paar Wochen habe ich vermutet, dass der gar nicht darf. Richtig darf sich das Zeug kriegen. Ich habe dann noch den Heindl herbestellt, den Richter aus Nürnberg. Ich habe schon letztes Jahr Kontakt angerufen. Und im Gericht von dem jungen Richter, beim Landgericht, bei der Anhörung, wurde ich bedroht. Und da hat dann der Richter aber eingegriffen. Ins Protokoll rein hat er geschrieben. Und zum Schluss, nach einer Stunde, als er terminiert war, war die ganze Anhörung auf 2 Stunden. Und nach einer Stunde hat der Richter, ich dachte, was ist denn jetzt mit dem Richter los, ein ganz junger Kerl, vielleicht 32, 33 Jahre alt, die Augen gezuckt, im Gesicht gezuckt, und dann haben seine Hände gezittert. Und dann hat er abgebrochen, es ergeht der Beschluss, 11:01 Uhr, also um 10 fing das Ganze an, 11:01 Uhr, und Protokoll wird zugeschickt. Wir kriegen das Protokoll, und dann geht es zurück am Richter vom Landgericht, weil der gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Es war eine Verschleppung ohne Rechtsgrundlage, und die Verfahren waren alle Geheimverfahren. Also er hat es mir nie mitgeteilt, sondern ich habe immer gleich Überfallkommando gekriegt. Sie wissen, was ich damit meine. Immer gleich ein Gutachter, ne? So ist der Fall jetzt. Hat man Sie schon mal begutachtet? Nein, der hat es abgelehnt am 30.10. Der Gutachter, der drin war, gleich die erste Viertelstunde. Es ist im Gericht gekippt. Ich habe meine Grundbuchauszüge mitgenommen und habe sie dem Richter gegeben. Der hat dann geprüft, und dann hat er gesagt, es ist, was wollen die, also die Stadt, ne? Was wollen die? Da läuft doch kein Prozess, es ist doch gelöscht, also ich habe mein Haus wieder, ne? Ich hab's wieder, ne? Ja. Grundbuchmängel, so wurde das Verfahren dann eingestellt, also das, die Zwangsverwaltung. Ich war 6 Jahre beschlagnahmt, Psychiatrisierung, musste von 30 Euro im Monat leben, von Hartz IV. Da auch ein Riesenbetrug drin, ist aber letztes Jahr, Gott sei Dank, ich habe mich mit allen Ämtern hier angelegt, mit allen. Überall Betrug, nur um mich zu schädigen, um an das Haus zu kommen. Ne? Können Sie mal diese ganze Geschichte von Anfang an erzählen? Erklären. Erzählen, die Geschichte von Anfang an. Das fing vor 10 Jahren an. Also in dieser Geschichte hat meine Familie angefangen. Meine kriminelle Familie, so fing das an. Ein Anwalt wurde damals bestraft, Dr. Bidoff wurde bestraft, von der Staatsanwaltschaft und vom Ehrengerichtsverfahren. Da war der Bossi auch an meiner Seite, Gott sei Dank. Ich habe große Persönlichkeiten immer drin gehabt, ne? In meiner ganzen Geschichte. Und dann ging es weiter, Spendenveruntreuung von der Stadt. Ich habe politisch viel gemacht, viel erreicht, hatte ein eigenes zweckgebundenes Treuhandkonto, wurden die Spenden vom Bürgermeister veruntreut. Sie wissen, was das ist, was das für Straftat ist, ne? Aha. Offizialdelikt. Und dann ging es weiter, eins nach dem anderen. Und der Bürgermeister selbst, das war 2005, da wurde viel ermittelt. Hier bei mir, Kommissar Preis war ständig hier, der hat höchstpersönlich bei meinem Gesundheitsamt angerufen, die sollen kommen, auf Verdacht auf, na ich bin. Die kam damals und da hat sie zu mir gesagt, was will denn der? Was will denn der? Da ging es um einen Mieter hier mit dem Kampfhund, der illegal gehalten wurde im Metzgereibetrieb der Firma Schlick. Und die Stadt hatte nichts davon gewusst, das habe ich aufgedeckt. Und dann Drogenrazzia-Treffer, musste ich in eine Maßnahme gehen, 2005, wie das alles anfing, wo ich so von ganz oben nach ganz unten gestürzt bin, in eine Maßnahme. Und dann hieß es, oh, wir haben eine Psychologin, also ich bin beratende Psychologin, Unternehmerin, 25 Jahre, ich habe eine super Biografie, sonst hätte ich ja nicht dieses Riesenvermögen, also mir selbst aufgebaut, ne? Und dann hieß es dann, ich soll den Leuten über den Schultern schauen, habe ich gemerkt, oh Gott, Drogen, hatte Drogen, mit Spritzen und so weiter. Hab's dann, wenn mein Kommissar wieder kam zum Ermitteln, hab's denen dann gesagt, das nächste Mal, eine Woche später, war die ganze Drogenfahndung bei mir, ich soll reden, die brauchen und so. Natürlich, ich war eine Mitwirkende, ne? Dann bin ich auch zu Hause geblieben und dann haben sie eben observiert. Und dann haben sie Razzia gemacht, zwei Festnahmen, zwei Russen und ein Mädchen dabei, einen ganzen Ring durch mich gesprengt. Wieder Verantwortung, die Kommune, der Tessner. Und dann hat er versucht, ja, die Alte muss weg, überall deckt sie Missstände auf, ne? Ja, und jetzt halt das mit dem Haus, habe ich Schadenersatzansprüche anhängig gemacht, 2007 schon. Und vor 3 Jahren auch gegen den Notar. Der Notar hat seine Dings gegeben, seine Versicherung. Sie wissen, über die Berufshaftpflichtversicherung trifft die Allianz. Schadennummer habe ich. Kommune ist es im Rechtsamt. Es wird jetzt im Mai 3 Jahre im Rechtsamt. Und um das alles zu verduschen, stellen die einen Antrag, durch Unterbringung ein Gutachten zu erstellen, Querulantenwahn. Was meinen Sie mit Unterbringung? Unterbringung, also durch Unterbringung. Unterbringung ist, wenn er dann in der Psychiatrie festgehalten wird, um ein Gutachten zu erstellen. Ach so. Das nennt sich Unterbringung in der Psychiatrie. Mhm. Und damit hat mir dieser junge Richter auch gestern gedroht. Es war gestern alles erst. Das ist Wahnsinn, das ist für mich schon wieder weit weg. Ja, ist frech. Wie? Frech. Ja, ja. Gedroht und da hat der Richter Heindl dann eingegriffen, ne? Das war noch einer da aus Wiesbaden von den Whistleblowers, der wird sich jetzt beschweren, dass er nicht mit rein darf, da ist er extra hergefahren. Ich habe einen Antrag gestellt, es sollte wieder eine Geheimanhörung sein. Ich habe einen Antrag gestellt, dass ich auf den Persönlichkeitsschutzanspruch verzichte und habe geschrieben, auch Antrag auf, dass meine Vertrauten eben mit zur Anhörung dürfen. Hat der Richter nicht mitgemacht, wir waren gestern bewacht, ich mit meinen Leuten. 5 Polizisten waren dort gestanden, 5, die haben alles geholt, ne, was er da zur Verfügung hatten. Ne. Jeder ist auch gefisst worden, also die Männer immer Arme hoch. Ne. Und dann hieß es, mein Name, wo ist die Frau Kettler, musste ich hin, und da hieß es, Sie haben jetzt die Wahl. Einen Mann dürfen Sie mit reinnehmen zum Richter, der wusste nicht, dass ich mit der ganzen Gruppe komme. Ne. Und entweder ihren Anwalt oder eine Person ihres Vertrauens. Ich sagte, mache ich nicht mit. Und dann kam wieder Anruf und da hieß es dann, also Anwalt und einen Vertrauten. Und es war dann der Richter Heindl. Und der junge Richter gestern, der Dr. K., der hat dann gezittert nach einer Stunde. Die Hände haben gezittert, hat mir auch der Richter Heindl gesagt, hat er gesagt, haben Sie es gesehen? Und ich sagte, ich habe es gesehen. Ich bin dann raus aus dem Zimmer, ich musste die Verschleppung schildern. Ich musste mich bei der Verschleppung hier vor Polizei umziehen, wo ich festgenommen worden bin. Sie sind festgenommen worden? Ja. Warum? Na, warum zur Verschleppung ins Gericht? Dieser Beschluss war ohne ohne Rechtsgrundlage. Bei einem Betreuungsverfahren kommt ja erst Die Anhörung muss der Richter laden, der Betreuungsrichter. Das habe ich nicht gekriegt. Und dann kommt die Androhung, wenn er wieder nicht kommt, die zwangsweise Vorführung. Und er hat in dem Beschluss stehen, die Betroffene, also das bin ich, kommt sowieso nicht. Und hat gleich die Festnahme gemacht und im Beschluss steht auch drin, Gewalt anzuwenden und dass sie auch ins Haus rein dürfen, wenn ich nicht aufmache. Das ist frech. Was? Das ist frech, habe ich gesagt. Es ist Wahnsinn, was ich mitgemacht habe. Ne? Wahnsinn. Und es geht jetzt 5 Jahre zu. Ich habe auch schon einen Antrag gestellt in Liechtenstein, weiß auch mein Anwalt, der Peter aus Berlin, habe ich mir hingeschickt, einen Antrag auf Schutz für Leib und Leben, also vorübergehend, ne? Auf Darlehensbasis, weil wenn ich das Haus verkaufe, kann ich ja zurückhalten, den Aufenthalt dort. Und da will ich jetzt auch weitermachen. Es ist ja ein Rechtsantrag, den ich gestellt habe, ne? Dass ich das Zeug nach Liechtenstein brauche, die ganzen Unterlagen und das von dort auch ermittelt wird. In Deutschland muss was passieren, verstehen Sie es, Herr Pohlmann? Ja. Ja. Muss was passieren. Ja, ich fürchte freilich um mein Leben, dass nicht weiterhin Willkür betrieben wird, Folter, also wir nennen es dann auch Verfahrensfehler, ne? Ja. Verfahrensfehler. Also verstoßen haben sie gegen Artikel 103, 19, 20, 1, 2, 3, also Willkür, Sie wissen es ja. Das steht ja alles auch in dem Beschwerdeschreiben drin von meinem Anwalt. Ne? Und gestern haben sie dann gesagt, habe ich dann Richter Heinig gefragt, was haben Sie für einen Eindruck? Und er hat gesagt, das wird weitergehen. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine Beschwerde gegen den Beschwerderichter machen. Sie verstehen es, Landgericht. Beschwerde gegen Beschwerdegericht. Ja. Diese, ja. Was fällt Ihnen dazu noch ein? Es gibt einen Straftatbestand im Strafgesetzbuch 241a StGB, politische Verdächtigung. Ach, den war, ja, den schreibe ich mir mal schnell auf. Das ist ja politisch motiviert, das Ganze, ne, zur Verdutzung. Ja, Sie müssten sich den Paragraphen durchlesen, da steht das alles drin. Moment nochmal, wie heißt der 200? 41a. 41a, ne? Ja. S-D-E-B. 201. Ja, das habe ich ja auch schon geschrieben, dass dieser Fall politisch motiviert ist. Es darf nicht rauskommen, was die Kommune gemacht hat und dann wird es gemacht. Da kommt die Psychokeule, ne? Aber, ja, Ihr Anwalt muss das eigentlich auch wissen. Ja. 241a StGB ist in all diesen Fällen anzuwenden. Ja, das suche ich mir dann doch mal raus. Ne? Das heißt, irgendjemand hat Sie bekannt gemacht oder angezeigt, sodass Sie deswegen unter Willkür leiden. In allen Bereichen Ihres Lebens. Ja. Das steht da drin. Das war die Kommune am 20.02. Und wissen Sie, wann ich das Schreiben gekriegt habe? Ich bin in so meinen Ausschuss rein und da hat mir der Präsident von OLG geschrieben, dass eben die Kommune einen Antrag gestellt hat, das die Betreuungsstelle, ich wusste davon nichts, dass die mit eingebunden sind, überhaupt nichts. Er hat sich nie bei mir persönlich, schriftlich oder telefonisch vorgestellt. Ne? Und da habe ich dann angerufen bei der Betreuungsstelle, der Mann heißt Goldammer, hat meinen Namen gesagt, Geburtstag. Nein, habe ich nicht. Rufen Sie ihn 8 Tagen an. Und dann kam das Überfallkommando. Da hat er die Leitung gehabt. Ja. Hat mir das Handy abgenommen. Das ist politisch motiviert. Der hat mich angezeigt oder am Gericht heißt es dann. Und der Richter hat es gemacht. Das ist ein Verfahren, das Betreuungsverfahren in Verbindung mit dem Versteigerungsverfahren. Hallo? Hallo? Sie müssen besser ins Telefon sprechen und leiser, sonst verstehe ich Sie nicht. So leiser, ne? Sehen Sie, ich bin erregt, so bin ich laut, ne? Immer mit dem Mund ins Telefon, ganz nah und leise. Ja. Weil Sie zu viel Echo haben. Ja, es geht nicht anders mit dem Handy. Doch, es geht jetzt. So geht es besser. Eben habe ich fast nur Echo gehört. Sie haben Echo gehört, ne? Ich war jetzt weiter weg, ne? Gestanden gerade. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, von der Kommune aus, ne? Ja, und da habe ich dann nach dem Überfall Antrag gestellt auf Akteneinsicht und da fällt mir das dann in die Hände, wer das angeregt hat, Der Oberbürgermeister, weil ich die Schadenersatzansprüche abgedreht habe, das ist eine Abtretungserklärung, kennt jeder Kaufmann, Sie wahrscheinlich auch, ne? Und da haben die das dann gemacht, angeregt, Betreuungsverfahren, war aber gleich eingestellt vom Richter Dietrich und dann weitere Betreuungsverfahren und jetzt am 20.02. die Stadt Coburg. Ja, das ist mir passiert, um das alles zu vertuschen. Ja, politisch motiviert. Ja. Damit. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja. Edith Kepler. So. E-D-I-T-K-E-P-P-L-E-R. Ja, mit PP schreibe ich mich Kepler, ne? Ja, habe ich. Kepler, also in einem Wort zusammenschreiben, ne? Ja, habe ich. At web.de. Edith mit T wie Theodor? Und H. Also Edith, also Emil, Dora. Doris, Ida und dann Theodor Heinrich, ne? Und Kepler, Konrad, Emil, Paula, Paula. Ja, habe ich. Ich, Emil, Richard. Ja. Habe ich notiert. Ich schicke Ihnen was zu. In welche Richtung machen Sie es heute nicht so spannend? In welche Richtung gehend ist es? Ja, diesen Paragraph. Und welche Webseite von mir haben Sie gefunden? Keine. Das ist mir vorgestern gesagt worden oder vor 3 Tagen. Da wollte ich Sie noch anrufen vor diesem Termin. Das hat mir jemand gesagt, die Telefonnummer gegeben. Und da habe ich gedacht, ist das eine schicke Telefonnummer? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja Wahnsinn, was Sie haben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 heißt es. 5, 6, ne? Ja. Und ich habe sie da nicht erreicht, ne? Und jetzt habe ich gedacht, es ist Ostern, ich weiß es nicht, vielleicht traue ich mir es doch. Und habe es jetzt gemacht, ne? Ja. Würden Sie denn für diese Sache auch vor der Kamera aussagen? Ja, natürlich mache ich das jetzt. Das ist gut, dann werde ich ja jemanden suchen, der mal Sie besuchen kommt. Sie brauchen ja Unterstützung. Und Sie können jemanden suchen? Viele Leute. Viele Leute? Ja. Ach Gott, wunderschön. Wunderschön. Ich muss aber dieses Telefonat veröffentlichen dürfen. Ja. Ja, da schicken Sie mir das jetzt zu, was Sie mir jetzt zuschicken wollen. Und den Paragrafen suche ich mir jetzt gleich raus. Dann kann ich Ihnen gleich mit, ich kann Ihnen das damit einfügen. Sind Sie damit einverstanden, dass ich dieses Telefonat veröffentliche? Jetzt noch nicht. Erst wenn ich die Unterlagen zusammengestellt habe. Jetzt noch nicht, ne? Aha. Das dürfen, aber Sie zeichnen es auf, ne? Es wird das Telefonat. Zur Sicherheit, ja. Es gibt ja auch viele Hilferufe, wo ich dann... Und dann machen wir da weiter. In dem ganzen Jahr. Und suchen Sie jemanden mit der Kamera. Ich will auch dann die ganzen Unterlagen nochmal zusammenstellen. Also gegen die Kommune wird bereits ermittelt, wegen Betrug. Die Regierung von Oberfranken ermittelt auch schon wegen korruptiver Praktiken. Und jetzt ist eine neue Eingabe fertig, eben diese Eingabe, was ich Ihnen erzählt habe mit dem Betreuungsantrag der Kommune auf den Spuren der Gräuelzeit. Die Stolpersteine innen ermahnen, habe ich geschrieben. Nie wieder diese Spuren. Und das ist meine Heimatstadt Coburg zur Vertuschung kommunaler Straftaten. Es ist wichtig, dass Sie sich nicht von einem Psychiater begutachten lassen, weil diese Leute Auftragsbetrüger sind. Das weiß ich. Da habe ich ja schon genügend Urteile gelesen. Ich kenne ja auch den Moller-Fall und kenne das ja alles. Also dieser Gutachter am 30.10. ist nicht an mich ran, ne? Der hat gleich nach der ersten Viertelstunde gesagt, weil er gemerkt hat, da steckt was anderes dahinter, keine Begutachtung. Der hat mich dann sogar nach Hause gefahren. Das heißt, der Gutachter hat also das Verbrechen gar nicht begehen wollen? Nein. Selten. Begehen wollen, er war drin im Gericht gesessen, ne? Aha, er hat also gemerkt, er soll etwas Falsches begutachten. So ist es, das hat er gemerkt. Ja, so kann man es ausdrücken. Genau so ist richtig. Selten. Ja, ein junger Gutachter war. Ja, gut, weil er jung ist vielleicht. Denn normalerweise 99% sind Betrüger. Nee, hören Sie zu, warum? Das hängt auch mit zusammen. Ich habe mir gleich bei der Ärztekammer angezeigt wegen Verleumdung, Nachstellung. Und er hat die Schweigepflicht verletzt. Er hat mit einem Bekannten aus Berlin über meinen Fall gesprochen. Wer hat darüber gesprochen? Über meinen Fall, über meine Akte, ne? Und der hat mir es dann zugeschickt, der Herr Rose. Die verstricken sich immer mehr rein. Und das ist bei der Ärztekammer anhängig. Aha. Seit 18. August. Mhm. Wollte schon, er will ja auch Geld verdienen, das wissen Sie ja, ne? Ja. Ja, und das ist dort anhängig, ne? Ja. Und der Richter hat die Grundbuchauszüge geprüft und es hat so 7 Minuten vielleicht gedauert, bis er wieder zurückkommt. Bei uns in diesem Gebäude ist auch das Grundbuchamt drin. Und da ich habe 7 Grundbuchauszüge für dieses Haus hier, ne? Von dem Notar, von dem, ja, was er da gemacht hat mit der Kommune zusammen. Und dann kam er zurück, total umgekippt. Was wollen denn die? Was wollen denn die? Da läuft doch kein Prozess. 7, 8 Mal hintereinander. Dann habe ich ihm die Wiederklage noch vorgelegt. Das habe ich 2010 gemacht mit einem Anwalt aus Leipzig. Ein super Anwalt, ein ganz wirklich, der immer gesagt hat, Bananenrepublik Deutschland. Nur es dauert bei mir immer nur ein bisschen länger, bis ich es glaube. Ne? Wieso? Und ja, das ist so, es ist wirklich so, ne? Und dann habe ich die noch hingelegt, die Wiederklage, oder gesagt, was wollen die? Die hat doch einen Anwalt. Und das Haus war versteigert, wissen die? Am 1.12.10 und dann war die Zuschlagserteilung am 5.1.11 und da habe ich dann die ganzen Begründungen nochmal geschrieben, Paragraph 28 ZVG in die Grundbuchmängel, gesetzliches Veräußerungsverbot und behördliches Veräußerungsverbot. Das ist meine Villa hier, was ich mir selber aufgebaut habe. Und die Kommune ist der Auslöser gewesen für das, was eine Bescheinigung vom Bauamt 51,90 damals gekostet hat, mein Leben auf den Kopf gestellt. Das aber von der Stadtverwaltung genauso und eine Justiz lahmgelegt. Mhm. Ja, ich will damit an die Öffentlichkeit. Sie hatten eben gesagt, Sie wollten erst Akten zusammenholen? Ja, ich stelle es nochmal neu zusammen und schicke das jetzt noch an den Präsidenten Wenninger von der Regierung, das jetzt mit dem Antrag, was die gestellt haben, damit da wieder so Schreiben kommt, es wird ermittelt. Dann bin ich frei. Dann ermittelt wieder die Regierung gegen die Kommune. Das ist ja die Aufsichtsbehörde, das wissen Sie, ne? Mhm. Und das Beweismaterial, das habe ich vorgestern noch angehängt. Es war nicht viel, die Baubescheinigung, die Abgeschlossenheitsbescheinigung, das Ermittlungsverfahren gegen Notar Dr. Heil, die Wiederklage. Und dann hat die Hausdörfer nach 6 Jahren, die Rechtspflegerin, Sie kennen ja Versteigerungsverfahren, hat die nach 6 Jahren einstellt, wie ich es von Anfang an gefordert habe, ne? Einstellen nach 28 Grundbuchmängel, nach 6 Jahren. Und da waren schon 3 Verfahren drin mit Betreuung, 3 Stück. Und ein Gutachten liegt auch in der Akte drin nach Aktenlage. Ja. Aber da gibt es bei mir keine Krankenakte, gab es nicht. Ich bin beratende Psychologin, ich war immer fit, ich habe politisch ganz, ganz viel erreicht, ne? Und da hat der Gutachter alle Betreff genommen von meinen Schreiben, die bei der Justiz sind, unter anderem auch dann so geschrieben, also die Betroffene, das bin ja ich, das wissen Sie ja, ne, behauptet, Straftäter Dr. Bidorf. Ja, das habe ich auch meinen Anwalt hingeschickt, Dr. Bidorf wurde. Sind Sie denn Staatsanwalt, ja, wurde bestraft zweimal. Und. Ne? Wer wurde bestraft? Der wurde bestraft. Wer? Der Rechtsanwalt hier. Wer wurde bestraft? Der Rechtsanwalt Dr. Bidorf von der Staatsanwaltschaft. Ein Riesenaufwand. Das ganze Verfahren ist über, ich denke, 1,5 Jahre gelaufen. Ne? Und von Ehrengerichtsverfahren, das wird in Deutschland höchstens 2-mal durchgeführt. Das ist ein Geheimverfahren zwischen der Kammer, Rechtsanwaltskammer, so habe ich damals angezeigt, und meiner Generalstaatsanwältin. Ne? Und dann wurde er nochmal bestraft, ne? Der Dr. Bidorf. So fing die ganze Geschichte an. Dann habe ich die Akte gekriegt, die habe ich mir geholt über einen Anwalt. Und dann erkenne ich drin, dass mein Oberstaatsanwalt, der die Ermittlungen ja geführt hat und sich auch ins Zeug gelegt hat, eine Amtsanzeige draus gemacht. Und dann fing da die Anzeige an. Dann habe ich meinen Staatsanwalt ein paar Mal angezeigt. So ist meine Geschichte. Mhm. Ja, also Anzeigen habe ich tüchtig gemacht, ne? Auch den Betreuungsrichter Dietrich angezeigt, den Gutachter da Schmidt-Bückenwald mit seiner Begutachtung laut Aktenlage. Kennen mich, das ist ja nicht zulässig, das wissen Sie auch, ne? Alles, was auf ein falsches Ergebnis abzielt, ist nicht zulässig. Ja, naja, das ist in der Akte drin. Ich habe auch nichts, weil ich habe es dann am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof eingereicht. Das war am 5. März, habe ich Gott sei Dank das Aktenzeichen gekriegt. Und am 9. ruft schon wieder ein erneuter Gutachter an. Habe ich gesagt, das kann nicht sein. Habe ich gesagt, Herr Dr. Lange, das Versteigerungsverfahren ist eingestellt, ne? Der hat gesagt, ich muss sofort vorbeikommen. Das Gericht hat alles signalisiert. Der wäre vorbeigekommen und hätte gesagt, ab in die Psychiatrie. So ist es dann abgesprochen gewesen. Ne? Dann war eine Anhörung im Mai. Hat er dann gesagt, wenn Sie nicht kommen, der war dann mal vor meiner Haustür gestanden, dann muss ich Sie ins Gericht bestellen. Ne? Dann kam ein Schreiben, eine Anhörung zwischen dem Richter Dietrich, dem Betreuungsrichter, und er wäre dabei gewesen. Und dann fällt mir ein Zeitungsartikel, Annonce von der Justiz in der Zeitung auf. An diesem Tag war das Gericht ganztägig geschlossen wegen Betriebsausflug. Das Amtsgericht, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft war geschlossen. Ich habe dann noch einen Mann hingeschickt, den Herrn Schneider, der hat dann der Wachtmeister noch angerufen, habe ich dann auch wieder eingereicht. Ich habe einen Polizisten auch an meiner Seite, auf das Präsidium, die halten tüchtig zu mir und habe es dann auch dort hinterlegt und am selben Tag habe ich euch beim Amtsgerichtsdirektor noch gemeldet, dass die Justiz geschlossen ist und den Zeitungsartikel eingereicht. Ne? Ja, das ist meine Geschichte, das ist die wollen mich fertig machen. Ich weiß es nicht, ob sie sich jetzt weiterhin trauen. Ich kann es nicht einschätzen. Ne? Die Willkür ist halt ungeheuerlich in dieser Geschichte. Ne? Ab in die Psychiatrie, damit es alles die Justizschäden und das von der Kommune. Ja, es darf nicht rauskommen. Deswegen muss ich ja sogar in die Öffentlichkeit gehen. Ne? Nicht nur ich will, sondern ich muss auch. Ne? Ja, ich hatte Ihnen ja eben angeboten, dass wir dieses Telefonat veröffentlichen können. Aber Sie wollten es ja noch nicht. Noch nicht. Erst wenn wir das mit dem Video dann haben. Damit Sie Material auch von mir haben, ne? Ja. Na, denn Sie, ich suche ja Schutz bei Ihnen, verstehen Sie? Wie kann ich weitermachen? Ja, ich suche Schutz, ich suche Hilfe. Ich brauche Leute auch draußen, die meinen Fall ja bekannt machen und davon wissen, verstehen Sie? Damit die Richter, die wissen, ich lebe alleine, nicht denken, die lebt ganz alleine und niemand weiß was davon. Deswegen habe ich am Donnerstag gestern Leute mitbestellt. Ja, und das ist ja jetzt auch bekannt beim Gericht. Ne? Die hat einen Antrag gestellt, um Beiordnung gebeten ihre Zeugen, mein Anwalt hat gesagt, jetzt haben sie auch einen Bodyguard dabei. Ja, also, ich meinte mit Veröffentlichung bloß, dass ich das per E-Mail an solche Leute weiterleite, die an solchen Veröffentlichungen Interesse haben. Ach so, das können sie machen, ja. Meine Frage, wie kann man Sie denn erreichen in Ihrem Ort, Ihre Adresse? Coburg, Löbelsteiner Straße 42C. Mehr ins Telefon sprechen. Löbelsteiner Straße 42C in 96450 Coburg. Löbelsteiner. Jawohl. Ja. 42C. Warum haben Sie denn keinen Festnetzanschluss? Das wäre viel leichter. Es wäre leichter. Jetzt gehen wir zurück ins Jahr 2004. Vier war es, ja. Da habe ich die Petition eingereicht wegen diesem Verfahren, was ohne Rechtsgrundlage hier durchgeführt worden ist. Eine Zwangsvollstreckung betrieben von meinem Sohn, Ex-Mann und Mutter. Wurde ohne Rechtsgrundlage durchgeführt. Ich habe das Verfahren aber gewonnen. Auch da war ich wieder erfolgreich, ne? Konnte den Betrug meiner Familie dann auch beweisen. Und da habe ich dann eine Eingabe gemacht. Das war im April, Mai, habe auch viel Kontakt zu einer Rechtspflegerin gehabt bei der Justiz. Und da hat sie gesagt, gehen Sie an die Öffentlichkeit, damit die sich warm anzieht. Und dann fing es an, Knacken in der Leitung festnetzt. Ne? Das war ISDN, ich hatte mehrere Anschlüsse gehabt. Knacken. Bin verkehrt rausgekommen, plötzlich wähle ich eine Nummer, habe ein Telefonat, habe ich dann manchmal auch mitgehört, was die unterhalten. Und dann hat die Rechtspflegerin gemerkt, hat sie gesagt, das Knacken. Oh Gott, hat sie gesagt, wir werden abgeholt. Ach Gott, mein Beruf, ne, erst davor, wie die Eingaben draußen waren. Also die erste Petition in München und in dieser Sache, hat sie gesagt, die Richter haben hier gedruckt. Kein Richter, die Akten sind angefordert worden als Münchner, ich werde verfolgt. Das kann ich Ihnen sagen, es läuft eine Petition unten. Und dann hat sie gesagt, die Richter haben gedruckt. Und mir empfohlen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Da war ich damals noch nicht so weit, ne, mit der Öffentlichkeit. Und dann kam das, wo es dann ist. Und dann hat sie gesagt, wie hat sie sich noch ausgedrückt? Mit der Petition hat sie gesagt, die Richter haben gedopt, wenn sie gelten jetzt als Querulant. Kein Richter, kein Staatsanwalt macht mehr was für sie. Hoffentlich fahren sie kein Auto, die werden in Unfälle verwickelt und mir kommt da nicht mehr raus. Ne? Und dann ich gedacht, die spinnt, die ist im Osten aufgewachsen, das hat sie mir immer erzählt. Und dann, wie das mit den Knacken war, hat sie dann gesagt, oh Gott, mein Beruf rufen sie nicht mehr an, aber ich kann es nachweisen, wie lange und wie oft ich immer mit ihr gesprochen habe, durch den Ausdruck von der Telekom. Halt hin, die zwei Telefonnummern kann man nicht erkennen, ne? Und habe es auch in der Eingabe damals genannt, in der Petition. Und dann kam der Blitzschlag im August. Blitzschlag in die Telekom-Leitung. Ein Riesenschaden hier. Da haben die Rindviecher einen Auftrag aufgegeben und die Telekom hat es nicht gescheit gemacht. Ein Riesenloch an den Telekom-Kasten, also vorm Haus, da war der Blitz reingeschlagen. Wie die Feuerwehr damals kam, also eine Verwüstung. Ne? Und den ganzen Kasten abgesprengt bei mir in der Wohnung drin. Das war so. Und seitdem nichts mehr mit Festnetz, nur noch Handys habe ich, ne? So drei Stück an der Zahl. Und also die E-Mails ganz früher, ich habe auch eine eigene E-Mail, eine eigene Homepage gehabt für meine politische Arbeit. Plötzlich habe ich keine E-Mails mehr gekriegt. Ich dachte, was ist da los? Bei dem Büro weiter angerufen, hat er gesagt, ja, wir wissen es, wir haben eine Fremdeinwilligung drin. Aha. Sie wissen, was eine Fremdeinwilligung ist, ne? Sagen Sie es deutlicher. Was genau denn? Eine Fremdeinwilligung haben wir drin. Wir wissen davon. Ich habe keine E-Mails plötzlich mehr gekriegt für meine politische Arbeit, ne? Ja. Und da haben sie es dann gesagt, also Fremdeinwilligung heißt, meine E-Mails wurden abgefangen, ne? Mhm. Und dann war es aus, ne? Deswegen hier direkt im Haus habe ich keine Internetadresse. Ich muss immer ins Internetcafé gehen. Weil auch immer ich noch ein bisschen Schiss davor habe. Ne? Ja, es geht aber anders. Sie können sich ja ein ausländisches kostenloses E-Mail-Konto zulegen. Das ist einfach. Sehen Sie, Sie kennen sich gut mit aus. Ne? Wäre noch besser, ne? Also es gibt noch andere Möglichkeiten. Sie können sich auch eine WordPress-Seite machen, wo Sie etwas veröffentlichen und jeder kann dann kommentieren und antworten. Das wär richtig, ja. Das wäre auch gut für mich. Ja, was veröffentliche und dann, ja. Jeder kann antworten und Sie können das dann am nächsten Tag an einsehen. Ja, wer richtet mir das ein, Hilfe. Muss ich halt mal gucken. Das ist, Sie brauchen ja bloß im Internet die Seite wordpress.com aufrufen, sich ein Konto zulegen und Ihren Fall darauf eingeben. Fertig. Das sagen Sie, was sind Sie für intelligenter Mann? Ja, und da den Fall reingeben und dann gucken Leute und antworten dann auch, ne? Ja, Sie können da Fragen stellen und der Nächste antwortet. Fertig. Und der Nächste antwortet. Ja, dass man kommuniziert draußen, ne? Zum Beispiel, eine Frage. Hat man Sie denn finanziell auch schon geschädigt? Haha, wissen Sie, wovon ich lebe? 30 Euro im Monat. Na, Hartz IV, ich hatte ja gar nichts mehr gehabt, da noch geschädigt, ne? Und also es ist ein Mehrfamilienlandhaus hier. Dann wurde ich geschädigt wegen eines Mieters. Der hat sein Strom nicht gezahlt, einen Haufen Schulden hinterlassen, konnte ich damals nicht mehr übernehmen. Da haben sie mir hier einen Kasten eingebaut zum Strom ablesen, mussten die Ampere reduzieren, dann kam ich da dahinter, aber auch wieder mit großen Eingaben draußen, Brandgefahr. Mein Haus steht unter Brandgefahr, ich heiz, ich lebe in einem Raum. Mein Haus hat 400 Quadratmeter, also knapp 400 Quadratmeter. Mit Kachelofen heize ich. Die Heizung kann ich nicht anmachen, wir haben es letztes Jahr probiert. Hier, da bin ich nachts aufgewacht, die Heizungen haben gekühlt und gestunken. Also es hat geschmort, ne? Die Fernsteuerung ging kaputt durch den Stillstand, die 6 Jahre jetzt, ne? So wurde ich geschädigt, ja. Und jetzt lebe ich von der Minimalrente und Aufstockung. Aufstockung ist aber bei mir nicht viel, das sind nur dies wiederverkehrt 4 Eigentumswohnungen sollten es irgendwann mal werden und die werden auch berechnet seit 17 Jahren. Aufstockung ist da, die Grundsteuer wird übernommen und Holz und Kohle, das ist alles. Ne? Und sonst ganz, ganz wenig und von meinem Geld bestreite ich hier das ganze Zeug, die Eingaben. Sie wissen, Computer letztes Jahr kam auch ein Mädchen, wollte mir das mit dem Stick zeigen und machen. Hier ein Virus eingefangen, war alles lahmgelegt, ne? Musste ich mir einen neuen kaufen. Ja, so muss ich leben. Aber da habe ich mich nie beschwert, verstehen Sie? Haben Sie die alten Festplatten noch? Ist da, haben wir dann so einen Kasten dran gehängt, ne? Die Festplatte haben wir raus, ne? Also die Daten sind Gott sei Dank gleich gesichert worden, ne? Ja, gut. Dass ich das dann habe, ne? Und jetzt habe ich noch einen alten Computer, da will ich das dann anschließen mit einem Stick, damit ich von zu Hause aus an meine E-Mails rankomme und auch hier gleich ans Internet, damit ich nicht mehr in das Internetcafé brauche, ne? Das will ich jetzt die nächsten 3-4 Wochen machen mit dem Herrn Schneider, ne? Dass ich da besser noch den Umgang habe, ne? Aber Sie wissen ja, Eingaben bei der Justiz, entweder einschreiben, Rückschein oder ich bin auch immer selber hingegangen. Das darf man nicht per E-Mail, ne? Sie können aber per E-Mail Bilder senden. Ja, das weiß ich. Also zum Beispiel ein eingescanntes Dokument mit Unterschrift. Ja, ja. Das ist noch besser als Faxen. Das ist noch besser und noch sicherer als Faxen. Und kostet nichts, ne? E-Mails sind kostenlos. Die sind kostenlos und Fax kostet mir halt immer, ne? Dass ich das jetzt die nächste. Ich habe einen jungen Mann, der ist 42, wie gesagt, der kommt aber auch wieder. Der hat mir das dann auch immer gemacht mit dem Internet. Was ich gebraucht habe, hat er mir dann auch geholt und auch die E-Mails, die immer eingegangen sind, ne? Das macht er. Der ist 42 Jahre. Der kam durch Zufall vor 2 Jahren an mich ran, wollte eigentlich nur für eine Firma Kästen abholen und plötzlich kamen wir ins Gespräch, ne? Und das war's. Ne? Das war's. Der Herr Schneider, der war gestern auch dabei, ne? Der war auch dabei. Ist das der. Ist das der Rechtsanwalt? Nein. Der ist aus Berlin. Ein Anwalt aus Berlin? Ja. Mhm. Ist ein Fachanwalt für Betreuungsrecht, ne? Wie heißt der? Peto. Also Peto spricht mir's aus. Paula, Anton, Emil, Theodor, Otto, Westen. Mhm. Das spricht man nicht aus. In der Mainzer Straße 23 in Berlin. Kommt mir bekannt vor. Er hat auch die Vorsorgevollmacht und die Badverfügung mitentwickelt. Aha. Durch den genommen, ne? Ja, bei denen. Hatte ich schon mal Kontakt mit gehabt mit dem Mann. Auch im Ernst jetzt? Ein junger Mann, also gar hübscher. Der wollte von mir aber keine weiteren Empfehlungen haben. Warum auch immer. Also er wollte nicht weiterempfohlen werden. Sagen Sie bloß. Wann, in welchem Jahr war denn das dann ungefähr? Ich glaube, der will keine Betreuungssachen mehr machen. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Das ist es dann. Denn ich merke, ich habe es ja ihm auch angemerkt, ne? Er will nicht, er legt sich nicht ins Zeug. Er wollte keine weiteren Empfehlungen. Ja, da haben wir es. Da haben wir es. Das ist es, ne? Also er ist Politologe, hat er studiert und Rechtsanwalt. Brauchen Sie denn einen neuen Anwalt? Ich weiß. weiß es nicht. Ne? Ich habe ja jetzt den Richter Heinl, das müsste eigentlich dann ausreichen. Ja? Richter Heinl? Der Richter Heinl aus Bayern, ja. Ja, ist das denn, ist er auch als Rechtsanwalt tätig? Nee, ist er nicht. Ne? Der war Richter, der ist Richter in Ruhestand. Ach so. Ist doch der Mann, der auch psychiatrisiert worden ist. Ach so, ja, ich kann mich erinnern. Da war ein Film gemacht worden. Ja, da war ein Film gemacht worden. Ist mir bekannt. Ist bekannt, ne? Ist auf YouTube. Ja, aber ganz schlecht gemachter Film. Kein guter Film gewesen. Ganz schlecht. Ich hab's nur ganz kurz gesehen, ein schlechter Film, ne? Da hat er dann geredet. Ne? Ich weiß nicht, wer es aufgezeichnet hat. Das Ganze. Mhm. Das würde ich dann selber auch hinkriegen, ne? So aufzeichnen. Oder sie würde mir jemand schicken, ne? Mhm. Ja. Und das Material, ja, damit muss ich jetzt lernen umzugehen, damit es draußen bekannt wird. Das bedeutet für mich jetzt Schutz, ne? Ja. Ja. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss und ich kümmere mich darum. Sie kümmern sich um. Wann soll ich ihn wieder anrufen ungefähr? 3 Tage. Genau. 3 Tage machen wir, ne? Ja. Melde ich mich, Herr Pohlmann, schönen Dank. Ja, auf Wiederhören. Danke, Wiederhören.